Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sprudelkampfspiel. Heute mit DJ Kö. I feel so fucking good. But I feel so fucking good.

DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Kö. Thank you. Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Kö. Moving. Everybody's moving in the back room. Everybody's moving in the back room. Waiting for the sun to rise. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. dein DJ on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Kö. it's a fucking trap. Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel.